Wie die Biologin Maike Stovarok in ihrem Buch Female Choice vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation von 2021 beschreibt, ist die natürliche Programmierung der Fortpflanzung zwischen binär geschlechtlichen Wesen in der Regel nicht 50-50, sondern eher 80-20. 20% der Männchen bekommen 80% der Weibchen. Der Mangel ist folglich nicht nur real, er ist sogar von der Natur so angelegt. Diese Urerfahrung, dass Sexualität und Fortpflanzung knappe Ressourcen sind, also erkämpft und verteidigt werden müssen, machen Männchen fast aller Arten, während die Weibchen fast aller Arten wiederum sexuelle Gewalt und lebensgefährliche Unterdrückung durch die balzenden Männchen erleben. Aber nur der erzählende Affe hat diese Brutalität zu Geschichten sublimiert und man merkt es ihnen an. Misogyne Narrative missachten Frauen, aber noch mehr. Sie deuten die sexuelle Knappheit infolge der Konkurrenz durch Antagonisten als Legitimation für die gewaltvolle Unterdrückung von Frauen und Antagonisten. Jemand muss schuld sein an der bisweilen brutalen Realität der kompetitiven Monogamie. Auch deshalb sind unsere erzählerischen Schemata patriarchalisch geprägt, um Gewalt als Mittel der sexuellen Auseinandersetzung zwischen den Geschlechtern zu erzählen. Was tun, um diesen narrativen Stellungskrieg aufzulösen? Als erstes wäre eine schonungslose Reflexion der wahren Geschlechterverhältnisse und unseres kulturellen Ballasts nötig. Wir halten uns für ungemein frei, leben unsere Sexualität und Liebe jedoch aufgrund jahrtausendealter Programmierungen und Narrative, die uns natürlich vorkommen, weil sie uns von klein auf mitgegeben werden, weil sie bis in die tiefsten Schichten unserer Erzählungen hineingewoben sind. Die sexuelle Revolution der 60er und 70er Jahre erkämpfte zwar eine gewisse juristische und soziale Liberalisierung, konnte jedoch bei weitem nicht alle Bevormundungen und Abwertungen unserer Triebe und Gefühle beenden. Ihr Fokus lag gleichwohl eindeutig auf der Befreiung der Frauen aus der Unterdrückung. Für einen nächsten Schritt müssten nun jedoch auch Männer vermehrt hinterfragen, inwieweit kulturelle Konstrukte wie die Heldenreise oder das monogame Liebesideal sie nicht nur ermächtigen, sondern auch einengen. Die Urangst, kein ganzer Mann oder jedenfalls nicht männlich genug zu sein, sitzt tief. Die fast sadomasochistisch eindimensionale Männlichkeitserzählung, die Männern viele Problemlösungskompetenzen nimmt und sie für Kriminalität und Gewalt anfällig macht, wurzelt tief in den Ursprüngen unserer sesshaften Kulturen, in denen wenige Männer über viele Menschen zu herrschen begannen. Um ihre Herrschaft abzusichern, erinnern wir uns an Kapitel 6 und das Narrativ der Monarchie, ließen diese ihre männlichen Untertanen zu funktionalen Arbeits- und Kriegsmaschinen abrichten, mit allen in Kapitel 7 und 8 beschriebenen furchtbaren Langzeitfolgen. Die wachsende Unsicherheit aufgrund von Liberalisierung und Emanzipation brachte laut der israelischen Soziologin Eva Elius eine übersteigerte Männlichkeit hervor, eine sich ständig ihrer selbst versichernde, ins Aggressive wuchernde Form der männlichen Selbsterzählung. Ihre unmittelbarste Abbildung ist die Pornografie, die mit der Digitalisierung und einer damit drastisch vereinfachten Produktion und Distribution ihre immer schon klar misogynen Dimensionen noch einmal um ein Vielfaches gesteigert hat. Jeder 14-Jährige mit Internetanschluss kann heute gewaltvolle Dominanzerzählungen unterschiedlichster sexueller Ausprägungen konsumieren. Hingegen warten jüngste Versuche, mit feministischen Pornos, dem erniedrigenden Male Gaze einen ermächtigenden, freien weiblichen Blick entgegenzusetzen, noch auf ihren wirtschaftlichen Durchbruch. Wenn man Pornografie näher betrachtet, reproduziert die überwältigende Mehrheit genau die Erzählungen, die wir in diesem Kapitel erfasst haben. Frauen als Objekt, Männer als Herrscher. Frauen als Falle, Männer als Maschinen. Sexualität als Kampf, Lust als Ressource.